Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum neuen Krimi-Jahr. Welche Arten von Grusel, Mord und Totschlag demnächst während der Geisterstunden zwischen Freitag und Samstag auf Sie zukommen, verraten wir Ihnen in einer guten halben Stunde. Doch zunächst öffnen wir eine reale Kriminalakte aus dem Jahr 1966. Der Einbruch in eine Spedition war damals die Vorlage für die 402. von insgesamt 499 Folgen der beliebten Hörspielreihe »Es geschah in Berlin«, die der Sender RIAS zwischen 1951 und 1972 produzierte. Darin waren die Stimmen bekannter Berliner Schauspieler zu hören. In dieser Folge sind unter anderem dabei Peter Schiff, bei dem viele zunächst einmal an den Computer Hal aus dem Film 2001 Odyssee im Weltraum denken, und Inge Wolfberg, die durch zahlreiche Theater- und Fernsehrollen, vor allem aber als Mitglied des Kabaretts Die Stachelschweine, in Erinnerung bleibt. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Erwin! Erwin! Ach, du lieber Himmel, der Mann sägt wieder den ganzen Wald durch. Erwin! Hör doch mal! Ach, nun werd doch endlich mal munter! Was ist denn los? Dass du so schlafen kannst. Ja, dazu habe ich mich ja im Bett gelegt. Was ist denn? Na, hörst du es nicht? Nebenan bei der Spedition, da geht doch was nicht in Ordnung. Da ist plötzlich Betrieb, mitten in der Nacht. Warte, ich mach mal das Fenster auf. Jetzt sind sie gerade fertig und fahren ab. Ich habe doch vorher schon gehört, wie sie da aufgeladen haben. Sag mal, willst du nicht mal den Lagerverwalter anrufen, ob das seine Richtigkeit hat? Ja, ist eine Idee. Kann ich machen. Hoffentlich ist er überhaupt zu Hause. Na, jetzt, nach Mitternacht. Na und? Ja, Herr Hiepel, hier ist Matzereit. Ist ja schön, dass Sie da sind. Hören Sie mal, hier nebenan bei Ihrer Firma, ne, da ist vorher geladen worden und dann ist ein Lastwagen weggefahren. Geht denn das in Ordnung? Sehen Sie, haben wir uns doch gedacht. Meine Frau hat gleich gesagt. Wie? Ja, ist gut. Bis gleich. Er kommt sofort hergefahren. Siehste, wusste ich doch. Ja, hier ist ja ganz schön geklaut worden. Ich muss sofort die Polizei anrufen. Einer von unseren LKWs ist auch verschwunden. Na ja, sicher, der, den wir wegfahren hören. Ja, ja, klar. Kommen Sie, ich rufe hier vom Büro 110 an. Europa-Spedition, Scharenweg 24, schwerer Einbruch, vermisst LKW, polizeiliches Kennzeichen Bertha Zeppelin, 2349, 2349. Bitte bleiben Sie am Ort, wir kommen. An alle. Gesucht wird LKW. Polizeiliches Kennzeichen Bertha Zeppelin. 2349. Gestohlen vom Lagerhof der Firma Europaspedition. Scharenweg 24. LKW BZ. 2349. An alle. Auftrag an Bertha 17. Bertha 17, bitte melden. Hier Bertha 17. Bertha 17. Bertha 17. Fahren Sie Scharenweg 24. Scharenweg 24. Lagerhof Europaspedition. Einbruch. Ende. Hier Bertha 17. Auftrag verstanden. Kommissar vom Dienst? Ja? Ja. Scharenweg. Ja. 24. Ja. Europa-Spedition. Danke. Ist schon festgestellt, Herr Hauptwachtmeister, was alles gestohlen wurde? Noch nicht genau, Herr Frank. Der Lagerverwalter meint, Herr Hiepel? Ja, bitte? Ach, kommen Sie doch mal bitte her, ja? Das ist Herr Hiepel, Herr Kriminalobermeister Frank. Angenehm. Freut mich. Herr Hiepel, Sie wollten doch noch näher feststellen, wie viel wohl gestohlen worden ist. Ja, das kann ich leider immer noch nicht präzise sagen. Es sind eine ganze Reihe von Kollis verschwunden, von dem LKW ganz abgesehen. Hm. Aber soweit ich bis jetzt übersehen konnte, fehlen mindestens Sachen im Werte von rund 25.000 Mark. Na, das ist ja ganz hübsch. Vermutlich ist es aber noch mehr. Und haben Sie irgendeinen Verdacht, wer als Täter in Frage kommen könnte? Ich glaube, da ist schwer etwas zu sagen, Herr Kriminalbeamter. Man macht sich natürlich so seine Gedanken. Ja, ja, ja, ja. Sprechen Sie die ruhig aus, ganz unbesorgt, Herr Hiebel. Ich weiß nicht, aber wenn Sie meinen. Wir haben da nämlich mal einen LKW-Fahrer zur Aushilfe gehabt. Und mir war immer aufgefallen, dass dieser Mann sich so intensiv für die Lagerräume interessiert hat. Mhm, mh. Ja, obwohl er da eigentlich nicht unbedingt was zu suchen hatte. Hm. Wie heißt dieser Mann? Ortels. Manfred Ortels. Ortels? Ja, Wachmeister. Na nun, Sie reagieren ja so spontan. Kennen Sie den Mann? Ja, ziemlich gut sogar, aus unserem Revierbereich. Sie haben also seine Adresse? Nein, der Mann hat nach meiner Kenntnis keinen festen Wohnsitz. Meistens treibt er sich herum, wenn er nicht gerade mal wieder einsitzt. Aber ich weiß, dass er sich öfter bei seiner Braut aufhält. Das ist eine gewisse Inge Mahls. Inge Mahls? Ja, ich will Ihnen was sagen, Herr Frank. Ich sause mal sofort zu dir hin. Wenn der Ortels mit der Sache hier was zu tun hat, dann bin ich sicher, dass er sich hinterher zu der Mahls begeben hat. Mhm. Irgendwo muss er ja schließlich auch die Sore lassen. Das Diebesgut. Ich fahre mal eben zu dir hin. Hoffentlich hast du auch ein bisschen Glück und wir finden den Mann bei seiner Braut. Mal abwarten. Klappen müsste es schon. Schließlich mache ich das hier auf eigene Faust. Die nächste rechts rein. Dann hältst du vor Nummer 19. 13, 15, 17. Hier. Ja, Jan, lass schon gut sein. Verschwinde! Ich hab dir meine Meinung gesagt. Polizei, bitte öffnen Sie! Guten Tag, Fräulein Mahls. Tag. Entschuldigen Sie, ich dachte... Was gibt's denn? Was hatten Sie gedacht, Fräulein Mahls? Wieso? Na, sagen Sie schon. Sie dachten, ich sei Ihr Verlobter, wie? Der Manfred Ortels. Ach, wir sind eigentlich nicht mehr verlobt. Ich hatte ihn schon längst rausgeschmissen. Und heute war er wieder hier. Wieso? Wie kommen Sie denn darauf? Na, nun sagen Sie schon ein bisschen genauer, Fräulein Mahls. Wann war er hier? Ja, vielleicht vor einer Dreiviertelstunde oder Stunde. Aber ich habe mir gesagt, hau ab. Wenn du wieder gesucht wirst von der Polizei, dann verschwinde hier. Ich will mit der Polizei nichts zu tun haben. Jetzt dachte ich, er wäre doch nochmal wiedergekommen. Na, Sie müssen ihn ja schließlich kennen. Vielleicht kommt er doch nochmal tatsächlich an. Oh. Uff, die Weiber kannst du dir nie verlassen, Manni. Wenn er drauf ankommt, dann lassen sie dir glatt im Stich. Uff. Du musst ja wissen, beide lieber ein bisschen beim Drama statt zu quatschen. Bevor wir nicht den ganzen Kram im Haus geschehen haben, hat keine Ruhe. Ja. Dann können wir das alles noch in meine Wohnung aufschaffen. Ja klar, das macht ihr Beda alleine. Ich schaff dann erstmal den LKW auf der Seite. Was denn, wer Beda alleine, Manni? Mensch, ich wohne im fünften Stock. Und? Wer ist da parterre gezogen? Ist das meine Schuld? Kinder, wir quasseln zu viele. Mal los, weiter. Ja. Endlich wirst du vernünftig. Ich rede doch die ganze Zeit davon. Ich muss doch den LKW verschwinden lassen. Wenn die bei der Spedition schon was gemerkt haben, suchen die Karre womöglich längst. Da vorne fährt ein LKW. Nee, ist er auch nicht. Na, wer weiß, wo der inzwischen gelandet ist. Und nach der Durchsage sind ja erst 2,5 Stunden vergangen. Da kann er ja kaum allzu weit sein. Ja, sicher. Bloß finden wir ihn überhaupt noch. Der kann doch längst ein anderes Kennzeichen haben. Ach, Kinder, ich wär verrückt bei eurer Muckserei. Ich muss doch den Wagen wegschaffen. Jeden Augenblick kann hier eine Schreife vorbeikommen. Vielleicht hilft die uns die Sachen rinschaffen. Das Asten können wir doch nicht, Mann. Wenn du clever wärst, würdest du die Nummer umpinseln. Also 3 kannst du bequem eine 8 machen. Aber nicht mehr mit meinen zitternden Finger jetzt, Mensch. Warum bist du vorher auf die Idee gekommen? Wovon dir die Pfoten zittern, das möchte ich mal wissen. Ja. Die 2 Hände voll, die du mal hier getragen hast. Mecker nicht dauernd. Wer meckert denn hier, Mann? Nee, du treibst doch dauernd an. Und dann kannst du nicht mal mehr ein paar kleine Pinselstriche machen. Wenn der Manfred Ortels bei uns schon ein paar Mal in Erscheinung getreten ist, der Fall... Ja, das ist er, Herr Z., reichlich sogar. Naja, lässt sich danach nicht feststellen, ob er mit bestimmten Leuten schon öfter zusammengearbeitet hat? Wenn er selber keinen festen Wohnsitz hat, vielleicht können wir einem Mittäter auf den Hals rücken. Allein kann er ja diesen Einbruch nicht ausgeführt haben. Ja, das stimmt alles, Herr Z., so gescheit war ich selber auch schon. Ach, jetzt habe ich Sie schon wieder mal gekränkt. Ach, der Manfred hat bis jetzt fast immer allein gearbeitet. Nur ein einziges Mal hat er einen Komplizen gehabt. Na und? Und dieser Komplize von damals sitzt zurzeit ein, kann also für diesen Fall nicht in Betracht kommen. Ach so. Ja. Dann können wir zunächst nur unsere Hoffnung auf den LKW setzen, dass der entdeckt wird, nicht? Ja, oder auf die Braut. Das wollte ja der Streifenführer machen. Ich überlege gerade. Wir werden Folgendes machen. Wir fahren mal jetzt hier ein bisschen weg aus der Straße. Ja, und dann? Mindestens weit genug weg von der Hausnummer 19. Dann werde ich zu Fuß zurückgehen und mich für eine Weile im Hausflur hier postieren. So wie ich den Manfred Ortels einschätze, wird er nochmal bei seiner ehemaligen Braut aufkreuzen. Fahr mal los, bitte. Beeilt euch, dass er die Klamotten rufschafft. Ich bring mal jetzt erst die Karre weg. Ja, ich wiederhole. Achtung, Achtung, hier ist Bertha 5, Bertha 5. Bertha 5, bitte kommen. Standortmeldung. Bertha 5, Standort Tegeler Allee. Haben soeben gesuchten LKW-Kennzeichen BZ2349 gesichtet. Fährt Richtung Siemensweg, nehmen Verfolgung auf. Schickt Verstärkung. Ende. Bertha 5, verstanden. Achtung, Achtung. An Bertha 11 und Bertha 8. An Bertha 11 und Bertha 8. Fahren Sie Siemensweg Richtung Tegeler Allee. Richtung Tegeler Allee. Obacht auf gesuchten LKW, polizeiliches Kennzeichen BZ2349. LKW stoppen. Insassen festnehmen. Ende. Richtig, Ende. Hier Bertha 11. Auftrag verstanden. Ende. Gut, schön. Wir kommen sofort rum, wir nachrichten die Feuerwehr. Wie ist Ihr Name, bitte? Hier Bertha 8. Auftrag verstanden. Fahren aus Geringstraße unmittelbar auf Siemensweg zu. Ende. Scheiße, da hat mich doch einer entdeckt. Mist, verdammter. Aber so billig mache ich's euch nicht. Mann, das ist das letzte Stück. Aber nur langt's mir auch. Denkst du mir nicht? Und der Manni trudelt inzwischen gemütlich mit dem LKW durch die Gegend. Ja, wahrscheinlich soll er sehr gemütlich. Es müsste er längst wieder hier sein. Der wird doch nicht gerade extra weit gefahren sein. Kommt doch bloß darauf an, dass der Wagen hier aus der Straße verschwunden ist. So, komm, ich hab noch ein paar Pullen im Kühlschrank. Die haben wir verdient. War nichts, oder? Nein, sonst wäre ich ja schon zum Haus gefahren. Na ja, natürlich. Hoffentlich bleibt's noch eine Weile ruhig. Bis jetzt ist der Knabe noch nicht wieder aufgekreuzt. Da haben wir ihn vor uns. Leg was zu. Achtung, hier Bertha 11. Bertha 11. Gesuchte LKW, Kennzeichen BZ2349, jetzt vor uns, Siemensweg. 50 Meter. LKW beschleunigt. LKW gewinnt Abstand. Jetzt kommen wir näher. 40 Meter. 30 Meter. Wir setzen an zum Überholen. Werden LKW stoppen. Wir haben ihn gleich. Sind auf gleicher Höhe mit LKW. Ach, das ist ja Wahnsinn, wie der aufdreht. Naja, der Kasten ist leer. Haben LKW überholt. Geben Stoppzeichen. Mensch, der reagiert nicht. Der will uns rammen. Der rammt uns. Kommissar vom Dienst? Ja? Ist nicht möglich. Beide? Ja. Gut, ich schicke zwei Beamte zum Tatort. Ja, ist gut. Der gesuchte LKW ist von einem Funkstreifenwagen gesichtet worden. Dann gestellt, aber der LKW-Fahrer hat die Stoppzeichen nicht beachtet, sondern dem Funkwagen mit voller Wucht gerammt. Beide Beamte sollen schwer verletzt sein. Eine andere Funkstreife ist kurz darauf an den Tatort gekommen. Nehmen Sie einen Kollegen, Hiller. Ja, erzählt. Und fahren Sie sofort mal hin. Also Siemensweg. Siemensweg. Ja, nehmen Sie die Ermittlungen auf, die wir brauchen. Was der Mann da angestellt hat, ist mindestens versuchter Totschlag. Und hoffentlich wird kein Vollendeter daraus. Ja. Mensch, jetzt ist er geschlagen, eine Dreiviertelstunde weg. Vielleicht haben Sie ihn gekascht. Das wäre bitter. Wieso? Manni kann gut die Schnauze halten. Und von alleine finden Sie uns nicht. Woher sollen sie wissen, dass wir hier alles untergebracht haben? Quatsch, Mensch. Komm, lang mal noch eine Pulle rüber. Du hast Nerven, Mann. Ich hab halt keine Ruhe mehr. So, Herr Z, eben hat der Speditionsleiter angerufen. Na und? Er hat inzwischen, etwas genauer als der Lagerverwalter angeben konnte, den Schaden festgestellt. Danach sind für ungefähr 30.000 Mark Waren gestohlen worden. Mhm. Samt und sonders verpackt. Und zwar Kleider, Mäntel, Handfege und andere Bürstenwaren. Drei Radiogeräte, ein Fernseher und schließlich noch ein Kolli mit Toilettenpapier. Toilettenpapier? Ja, die Täter haben wahllos aufgeladen, was ihnen unter die Finger kam. Nur wenn sie genauer gewusst hätten, was sie zuletzt noch mitgenommen haben, hätten sie das bestimmt gelassen. Das kann man wohl annehmen. Inzwischen ist der geflüchtete LKW immer noch unterwegs. Oder steht längst irgendwo. Ne? Auch möglich. Ich wollte nur sagen, dass er noch nicht gefunden ist. Habt ihr euch gedacht, ihr Heinis? Ihr kriegt mich genauso wenig wie die anderen. LKW BZ2349 vor uns. Versucht zu entkommen. Sind neben ihm. Werden ihn stoppen. LKW versucht auszuweichen. Rast auf Bürgersteig. Streift Laterne. Auf eine Mauer zu. LKW... LKW steckt halb in Mauerwerk. Fahrer ist herausgesprungen. Läuft Richtung Laubenkolonie. Verschwindet in der Dunkelheit. Wir brauchen Verstärkung. Nehmen Verfolgung zu Fuß auf. Ende. Achtung, Achtung. An alle Streifenwagen in Nähe oder Bereich Tegeler Allee, Siemensweg, Vorstädter Straße, Ruhener Damm. Fahren Sie sofort zu Garten Großkolonie Sandberg. Gesuchter LKW-Fahrer, vermutlich Manfred Ortels, 22 Jahre alt, 1,82 groß, blond, nach hinten gekämmtes Haar, ist in die Kolonie geflüchtet. Bei Antreffen sofort Festnahme. Na, war was? Ja, aber nicht für uns. Der LKW ist gefunden worden. Fahrer verschwunden in Garten Großkolonie Sandberg. Alle Streifen in der Nähe sind zur Verstärkung angefordert. Wenn ihn von denen keiner kriegt, dann ist das unsere Chance. Dann kreuzt er unter Garantie hier nochmal auf bei seiner Braut. Wann kam die Meldung? Vor 7 Minuten. Dann hätte ich ja noch reichlich Zeit. Ich werde aber doch zum Hausflur zurückgehen. Er könnte sich ja eine Taxe nehmen. Kommissar vom Dienst. Ja? Ja. Aha. Gut. Ja. Moment, ich notiere. Heckererweg. Wie bitte? Wie Meckererweg, aber mit H. Sehr witzig. Ja. Nummer 24. Ja, danke. Ich veranlasse dann alles. Also bei der Funkbetriebszentrale hat sich eben ein Taxifahrer gemeldet, der von unserer Fahndung gehört hat. Danach hätte er den LKW BZ2349 am Heckererweg 24 gesehen. Na, den LKW haben wir doch inzwischen. Ja, ja, allerdings, Frank. Ich weiß, manchmal sind Sie ein Mann von schnellen Schlüssen, wenn es auch öfter mal Fehlschlüsse sind, ne? Wie jetzt eben. Ich war noch nicht fertig. Der Taxifahrer hat beobachtet, dass der LKW vor dem Haus Heckererweg entladen wurde. Aha, jetzt verstehe ich ja. Nun, wenn da die Sore hingelangt ist, müssen da auch Beteiligte zu finden sein. Sehr richtig. Diesmal hat's geklappt, Herr Kollege. Also bitte setzen Sie dort Ermittlungen an. Mit Vergnügen, Herr Zett. Ja, also ich hab bloß gesehen, also zuerst, da hat der Herr Alt, Walter Alt hieß da. Also der hat mit zwei anderen, na da hat er die ganzen Sachen, die so da auf dem Lastwagen hatten. Na also wie gesagt, die hat er erst in den Hausflur geschafft. Ja. Als wir hier. Und dann hat er sie alle einzeln mit den Ehen von die beiden anderen in seine Wohnung raufgeschafft. In seine Wohnung? Das wissen Sie genau. Na ja, dann wissen Sie, als Portier hat man ja ohne Kopf, nicht? Sonst wäre man ja nicht Portier, nicht? Ja. Und wo ist die Wohnung des, wie war das? Alt, Walter Alt. Ja. Der wohnt im fünften Stock. Im fünften Stock, ja. Danke. Kommen Sie, Kollege. Na, das ist ja ein Dinkerkriminal. Alles, was rechts und links ist. Jetzt meinen, wir hätten geklaut? Die könnten wir aber auch auf solche ausgefallene Ideen kommen, was? Naja, warum sollen sie sich nicht auch mal irren, wa? Eben. Die ganzen Sachen hier haben sie natürlich heute Nacht als Expressgut ins Haus bekommen, nicht? Wenigstens bis in den Hausflur. Naja, Express hinktet ja nicht gerade. Fünf Stock so was draufschleppen, ja, wa? Eben, ne? Und dann auch vorher alles erst selber abladen, nicht? Ach so. Ja, woher wissen sie nicht alles? Tja. Nur, Sie werden ja wohl nicht erwarten, dass wir Ihnen auch noch unsere Rezepte verraten. Also, meine Herren, machen Sie sich fertig. Was denn? Ich auch? Ja, wollen Sie etwa nicht? Nö. Aber Sie werden doch wohl Ihren Freund nicht im Stich lassen. Da wäre ja auch der dritte Mann in dieser Sache enttäuscht. Na, was denn? Den Mann haben Sie auch schon? Also, bitte, meine Herren, wir haben hier noch genug zu tun. Schließlich müssen wir ja die ganzen Sachen wieder zurückschaffen lassen, nicht? Da, wo sie zurecht hingehören. Die gesamten sichergestellten Waren, die größtenteils noch gar nicht ausgepackt waren, wurden mit Hilfe eines angeforderten Einsatzkommandos der Schutzpolizei wieder auf einen Lastkraftwagen verladen und zu der geschädigten Speditionsfirma zurücktransportiert. Der Firma entstand ein Sachschaden dadurch, der Firma entstand dadurch an sich kein Sachschaden. Abgesehen davon, dass ihr für den Diebesguttransport von den Tätern entwendeter LKW bei der Flucht des Manfred Ortels schwer beschädigt wurde. Die Suche nach Ortels im besagten weitgedehnten Laubengelände blieb ergebnislos. Tja, ich glaube, jetzt kann ich es bald aufgeben. Wenn er bis jetzt nicht zu seiner Braut bzw. seiner Ehemaligen zurückgekommen ist, wird das vielleicht doch ganz lassen. Einmal gehe ich noch zu dem Haus, dann müssen wir uns ja auch mal wieder melden. Also bis bald dann. Vorsicht! Mensch, die Kiste kippt ja! Schließ doch mal mit zu! Die Kiste kippt doch hier! Mensch, ich wäre ja verrückt. Jetzt hat der Polente das alles wieder auf. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann haben sie ja auch die Beine. Mensch, Manni. Na gut. Na nu, Fräulein Mals. Ach, hab ich mich erschrocken. Na, das tut mir leid. Was machen Sie denn hier noch? Tja, was wohl? Mich würde interessieren, ob Sie immer zu so nächtlicher Stunde noch Spaziergänge unternehmen. Nö, es ist ein Zufall. Wirklich? Was dachten Sie? Mir ist nicht gut. Ich bin so unruhig und da wollte ich noch ein bisschen frische Luft schnappen. Aha. Sagen Sie, Fräulein Mals, Telefon haben Sie doch nicht. Telefon? Nein. Wieso? Welche Möglichkeit hat dann der Manfred, sich bei Ihnen anzumelden? Verstehe Sie nicht. Er kann sich gar nicht anmelden bei mir. Wenn er kommt, ist er einfach da. Aber ich hatte ihn ja heute Nacht schon rausgeschmissen. Ja, ich weiß. Aber jetzt sind Sie doch runtergekommen, um zu sehen, ob die Luft rein ist, oder? Ja, ich hatte Angst, dass er nochmal kommt. Wenn er jetzt im Haus ist, werde ich ihn nicht mehr los. Manfred kann sehr brutal sein. Ach so, ja. Sie wollten also nicht etwa jetzt aufpassen und womöglich warnen? Tch, Sie haben ja Vorstellungen. Im Gegenteil. Na gut. Darf ich jetzt vielleicht aus dem Haus? Warum wollen Sie noch? Wo ich jetzt in Ihrer Nähe bin, da brauchen Sie sich doch nicht mehr zu fürchten. Ja, haben Sie auch wieder recht. Aber... Aber? Wenn er doch kommt. Ich hoffe es sogar. Dann werde ich ihn sofort in Empfang nehmen. So, ja, natürlich. Oh Gott, da ist er schon. Ich kenne seinen Gang. Ja, gehen Sie rauf bitte. Ja, sofort. Auf jeden Fall verschwinden Sie hier aus der nächsten Nähe. Ja. Guten Morgen, Herr Ortels. Hat mir dieses Miststück verraten? Na, warte. Nehmen Sie die Hände hoch. Ja, um dir in die Fresse zu hauen, du Hund. Jetzt machen Sie keinen Unsinn, Mann. Halt, Sie fährt doch nicht an. Du Arsch, du. Halt, oder ich schieße. Sie geben also zu, gemeinsam mit dem Lothar Kartell und dem Manfred Ortels den schweren Diebstahl bei der Firma Europa-Spedition begangen zu haben. Was heißt, ich gebe zu, Herr Kommissar? Was sagt denn der Manni zu Aldet? Manni? Ja, das ist der Manfred, ja, der Ortels. Ja, und dann sagen Sie auch schon, was sagt denn der? Na, der wird doch nicht gesagt haben, wir hätten das gemacht, oder? Bertha 5, Bertha 5. Flüchtender Verbrecher eben in Parkanlage Hollandstraße verschwunden. Verschwunden. Bertha 8, Bertha 8. Flüchtender Manfred Ortels läuft uns eben entgegen. Bertha 8, Bertha 8, wir stellen Ortels. Er lebt. Und das hätte anders ausgehen können. Als der flüchtende Manfred Ortels keinen Ausweg mehr sah, warf er sich vor den ihm entgegenkommenden Streifenwagen der Schutzpolizei. Im allerletzten Augenblick konnte der Fahrer noch bremsen. Der Flüchtende hat Beinbrüche und einen Armbruch erlitten. Nach Auskunft des Krankenhauses, in das Ortels zunächst eingeliefert wurde, besteht keine Lebensgefahr. Durch die Initiative eines Funkwagenstreifenführers, dem der Haupttäter zufällig bekannt war, konnte ein schwerer Diebstahl noch in der Nacht, in der er begangen worden war, aufgeklärt werden. Aber es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass durch Leichtsinn eines Täters aus einem Einbruchsvorgang eine Leichensache geworden wäre. Es geschah in Berlin. Das war ein weiterer Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen waren frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Klaus Kien. Aufnahmeleitung Klaus Predemuth und Regie Werner Völkel. Sprecher in dieser Produktion des RIAS Berlin aus dem Jahr 1966 waren unter anderem Kurt Weizmann, Hermann Wagner, Inge Wolfberg, Rudi Stark, Peter Schiff, Wolfgang Neusch, Ruth Süßengut, Helmut Ahner und Siegfried Dornbusch.